Bleib ich unterwegs, so. Probier mich an die Gespräche anzufangen, da weiß ich, ob die Leute sich unterhalten wollen. Und da hat sie nicht richtig drauf reagiert gehabt, ne? Und Sanu hat sie mich gefragt, ob ich schon mal in der Stadthalle gewesen wäre. Und da habe ich gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, gefragt, was sie da wollte. Ja, der Ministerpräsident Rau würde eine Rede halten, die wollte sich anhören. Ne? Und das war, also hat keine drei, vier Sätze gesprochen unterwegs. Ne? Und es ist Ihnen an sich nichts aufgefallen, was vielleicht auf eine solche Tat hindeuten könnte? Nein, die war ganz, ganz normal, die war ganz ruhig. Ne? Und wir denken auch an sowas, ne? Von so einer Frau, ne? Die ist ja nur so groß. Ne? Anders dachte ein Pizzeriabesitzer. Das ist vor 3 Monaten ungefähr. Die wollte unbedingt eine Pistole kaufen und die hätte bis 1000 Mark bezahlt. Und die hat nicht nur bei uns, die ist von den Gästen am Tisch. Und die hat das so geklärt, die wäre verfolgt von Männern. Und da haben wir gelacht darüber. Es war wie eine, nicht ernst zu nehmen. Ja. Seit dem 1. April hatte Adelheid Streidel nach langjähriger Unterbrechung wieder ihre Tätigkeit als Arzthelferin bei einem Bad Neuenahrer Internisten aufgenommen. Er beschrieb sie heute als freundlich, pünktlich und fleißig. Sie habe zudem ausgezeichnete Zeugnisse vorweisen können. Gestern habe sie sich ganz normal aus der Praxis verabschiedet. Psychische Auffälligkeiten, so der Arzt, habe er nicht bei seiner Helferin bemerkt. Aber, so habe ihm ein Patient erzählt, sie habe sich oft mit dem Taxi nach Bonn zum Bundestag fahren lassen, weil sie offenbar stark an politischen Themen interessiert gewesen sei. Der Mordanschlag auf Oscar Lafontaine ist sowohl von seinen politischen Freunden als auch von seinen Gegnern mit Bestürzung aufgenommen worden. Über die Reaktionen in Bonn, Hans Linketscher. Fassungslosigkeit, Entsetzen, Wut und Empörung, alles Vokabeln aus offiziellen Schreiben Bonner oder ausländischer Politiker an Oscar Lafontaine. Die Bestürzung über die Bluttat drückten der Bundespräsident ebenso aus wie Michael Gorbatschow oder François Mitterrand. Der Bundestag begann seine heutige Sitzung mit einer Betroffenheitserklärung des Präsidiums. Doch nach dem lähmenden Entsetzen, das die Sozialdemokraten und ihren Vorsitzenden erfasst hatte, ging am Vormittag, als es Lafontaine wieder besser ging, ein Aufatmen durch die Reihen. Hans-Jochen Vogel hatte in einem Gespräch mit Lafontaine über die Beziehung Täterin-Opfer Folgendes erfahren. Es kam nicht ein Wort des Vorwurfs gegen die Täterin, von der er ja inzwischen auch weiß, dass es sich um eine geistig verwirrte Person handelt. Nein, er hat zu erkennen gegeben, dass er da ist, und ein Arzt hat angedeutet, dass es sich bei ihm schon wirklich um einen Mann mit besonderer Vitalität handelt, dass er wenige Stunden nach diesem Ereignis sich in dieser Verfassung befindet. Wie stand es gestern Abend um die Sicherheitsvorkehrungen? Es gibt also von unserer Seite keine Kritikpunkte. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich werfe niemandem vor, dass er bei einer normalen Wahlversammlung nicht daran denkt, dass Blutkonserven notwendig werden, dass der Arzt hinterm Rednerpult oder oben auf dem Podium stehen muss. Ich halte dies für übertrieben und überspitzt. Er hat dort so lange gelegen, weil der Arzt vernünftigerweise gesagt hat, wir können ihn in diesem Zustand jetzt weder mit dem Hubschrauber noch mit dem Wagen transportieren. Und erst nach einiger Zeit hat der Arzt gesagt, jetzt ist der Transport möglich. Gar mancher unter den Genossen fragte sich bank, bleibt Lafontaine der Kanzlerkandidat? Bei einer solchen Begegnung steht nun wirklich der Mensch und die Gesundheit im Vordergrund. Und Dinge, die die Partei angehen, sind ungeheuer wichtig, aber sie haben jetzt die zweite Stelle. Aber ich habe halt ein paar Bemerkungen dazu gemacht und ja, er hat sich mit dem Kopf geschüttelt. Die Regierungen in Bonn und Paris haben 2 Tage vor dem Sondergipfel der Europäischen Gemeinschaft in Dublin eine gemeinsame Marschroute für den deutschen Einigungsprozess und die europäische Integration festgelegt. Bundeskanzler Kohl und Staatspräsident Mitterrand kündigten zum Abschluss ihrer Konsultationen in der französischen Hauptstadt außerdem ein Vermittlungsangebot im Litauen-Konflikt an. Beide Politiker sprachen sich darüber hinaus für einen NATO-Gipfel zum Jahresende aus. Er solle unter anderem über die Zukunft der atomaren Kurzstreckenwaffen entscheiden. In der Frage der polnischen Westgrenze kündigte der Kanzler die Verabschiedung einer Entschließung durch Bundestag und Volkskammer noch vor der Sommerpause an. Bundeswirtschaftsminister Hausmann und sein französischer Kollege Beregois plädierten dafür, die DDR uneingeschränkt in die EG einzubeziehen. Der deutsch-französische Verteidigungsrat, der parallel zu den Konsultationen konferiert hatte, lehnte in seiner Schlusserklärung eine Sonderbehandlung Deutschlands oder eines anderen Staates bei den für den Herbst angestrebten Vereinbarungen über die konventionelle Abrüstung in Europa ab. In der Ostberliner Volkskammer ist heute ein Antrag der Oppositionsfraktion von Bündnis 90 und Grünen gescheitert, den vom Runden Tisch erarbeiteten Verfassungsentwurf als neues DDR-Grundgesetz in Kraft zu setzen. Mit knapper Mehrheit lehnten die Parlamentarier außerdem den Vorschlag ab, am 17. Juni eine Volksabstimmung über eine neue Verfassung abzuhalten. Sprecher der Ostberliner Koalitionsfraktionen erklärten, für eine neue DDR-Verfassung gebe es angesichts der kommenden Vereinigung beider deutscher Staaten keinerlei Anlass. Nach Korrespondentenberichten wird allerdings eine Übergangsregelung angestrebt, die auch Elemente der DDR-Verfassung von 1949 enthalten könnte. Mit wenigen Gegenstimmen beschloss die Volkskammer einen neuen Fahneneid. Danach müssen die Rekruten der Nationalen Volksarmee sich nicht mehr zu unbedingtem Gehorsam verpflichten und auch keinen Eid mehr auf den Sozialismus leisten. Kanzleramtsminister Seiters hat einen höheren Umtauschbetrag für DDR-Sparguthaben im Verhältnis von 1:1 über die von Bonn angebotenen 4.000 Mark hinaus nicht ausgeschlossen. Vor Beginn seiner Unterredung mit DDR-Ministerpräsident de Maizière sagte Seiters am Abend in Ost-Berlin, er halte es für denkbar, dass am Ende der Verhandlungen für die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ein Vertrag stehe, der nicht unbedingt mit der gegenwärtigen Bonner Offerte identisch sein müsse. Die Gespräche würden unter gleichberechtigten Partnern geführt, was Verhandlungsspielräume einschließe. Ministerpräsident de Maizière nannte als wesentliche Punkte der morgen beginnenden innerdeutschen Beratungen den Umtauschkurs und Stabilisierungsmaßnahmen für die DDR-Industrie, um deren Konkurrenzfähigkeit gegenüber westlichen Unternehmen zu gewährleisten. Die Außenminister der DDR und Irlands, Meckel und Collins, haben die Zuversicht geäußert, dass der deutsche Vereinigungsprozess einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung Europas leisten wird. Vor Journalisten in Dublin erklärten beide Politiker heute, die deutsche Einheit müsse so verwirklicht werden, dass dadurch die politische Integration des Kontinents nicht behindert, sondern gefördert werde. Der Ostberliner Außenminister sprach sich dafür aus, der DDR in allen wichtigen EG-Gremien einen Beobachterstatus einzuräumen, um die Interessen des Landes einbringen zu können. Es wäre wünschenswert, so Meckel, wenn dies schon beim nächsten ordentlichen EG-Gipfel im Juni in der irischen Hauptstadt berücksichtigt würde. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Stabilität der deutschen Wirtschaft darf nach Ansicht von Bundeskanzler Kohl bei der Realisierung der deutsch-deutschen Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion nicht gefährdet werden. Zur Begründung sagte Kohl am Abend in Bonn auf dem 15. Deutschen Bankentag, der Verlust an wirtschaftlicher Stabilität sei auch der Nährboden für den der politischen Stabilität gewesen. Das habe das deutsche Volk in diesem Jahrhundert bereits zweimal erlebt und dürfe sich deshalb nicht auf Abenteuer einlassen. Der Kanzler warnte zugleich vor Ängsten und Kleinmut angesichts der bevorstehenden deutschen Einheit. In diesem Zusammenhang erinnerte er an den Wiederaufbau im Jahre 1948, der nicht mit Kleinmut hätte geschafft werden können. Zur polnischen Westgrenze betonte der Kanzler, nach dem Tag der deutschen Einheit dürfe es die Grenzfrage nicht mehr geben, wenn dies auch eine bittere Stunde für viele bedeuten werde. Die 42-jährige Adelheid Streidel, die das Attentat auf den saarländischen Ministerpräsidenten Lafontaine verübt hat, ist in eine psychiatrische Landesklinik im Raum Köln eingewiesen worden. Ein Polizeisprecher teilte am Abend mit, der Haftrichter habe einen entsprechenden Unterbringungsbeschluss gefällt. Aus den Ermittlungen sei zwingend zu schließen, dass die Täterin psychisch krank sei. Lafontaine befindet sich inzwischen auf dem Wege der Besserung. Er bleibt Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten für die Bundestagswahl im Dezember. Nach den Worten von Parteichef Vogel wird er in spätestens einigen Wochen seine Arbeit wieder aufnehmen können. Am Mikrofon Peter Tachler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Wir haben an diesem Tag nach dem Attentat auf Oskar Lafontaine ausführlich berichtet über die vielen Äußerungen von Betroffenheit, von Abscheu und Empörung. Äußerungen, die Politiker und Kommentatoren zu solchen Anlässen halt parat haben. Ausdruck der Hilflosigkeit oft, wenn eine nicht vorherzusehende, eine nicht zu berechnende Tat sich ereignet. Die Täterin steht fest, ihre Motive aber sind eher im Dunkeln. Politischem Kalkül jedenfalls entziehen sie sich. Reinhard Fischer von der Kölner Kripo heute. Ich wollte Herrn Lafontaine töten, damit ich vor Gericht gestellt werde und damit das in die Presse kommt. Es war von mir eine private politische Entscheidung. Ich wollte ein Signal setzen. Es gibt in Europa Menschenfabriken und unterirdische OP, wo Leute aus der Bevölkerung körperlich und geistig umfunktioniert werden. Dies geschieht mit Zustimmung der Politik. Ich wollte einen töten, Rau oder Lafontaine. Reinhard Fischer, Leiter des ersten Kommissariats der Kölner Kripo, zu dem, was Adelheid Streidel heute bei ihrer Vernehmung äußerte. Die Pressekonferenz in Köln hat Paul Reifferscheid für uns besucht. Herr Reifferscheid, was war da zu hören? Es war eine Menge zu hören. Erstmal die positivste Nachricht, die heute Abend nochmals von den behandelnden Ärzten des saarländischen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine bestätigt wurde in der Kölner Uniklinik. Oskar Lafontaine geht es den Umständen entsprechend nach gut. Er ist sogar überraschend, wie zahlreiche Parlamentarier, insbesondere der SPD, die ihn heute Nachmittag besucht haben, relativ schnell und überraschend gut auf dem Wege der Besserung. Wir haben eben bereits in dem O-Ton gehört, es war wohl mehr eine Zufälligkeit, die dazu geführt geführt hat, dass Oscar Lafontaine Opfer des Attentates geworden ist. Es hätte genauso gut den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau treffen können, der unmittelbar neben Oscar Lafontaine auf dem Podium stand und während der Veranstaltung gesessen hatte. Zum Motiv der Täterin gab es eben, wie eben bereits gehört, bislang eben nur die Aussagen von Adelheid Streidel, der 42-jährigen Arzthelferin aus Bad Neuenahr selbst. Weitergehende Erkenntnisse gibt es derzeit nicht. Klar scheint jedenfalls dies so die Äußerungen der Kölner Polizei und der Kölner Staatsanwaltschaft, dass es keinen politischen Hintergrund gibt. Es gibt auch bei einer Hausdurchsuchung gab es bei ihrer Wohnung in Bad Neuenahr, Adelheid Streidel lebt seit mehreren Jahren dort bei ihren Eltern, keinerlei Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Reinhard Fischer, der Leiter des ersten Kommissariats, gab auf der Pressekonferenz allerdings dann nochmal einen genauen Tathergangsverlauf, eine Beschreibung des genauen Tathergangs. Als nach Beendigung der Reden die Presse, die Herren oder Damen und Herren der Presse auf die Bühne gingen, hat sie sich darunter gemischt und gelangte so ebenfalls über die einzige dortige Treppe auf die Bühne. Dies gelang ihr ungehindert, wie sie sagte. Sie ging zunächst an Herrn Rau vorbei und sprach Herrn Lafontaine an. Jetzt kommt's wörtlich. Ich möchte Ihnen ein paar Blumen überreichen, weil ich Sie sehr verehre. Mit der rechten Hand holte sie die Blumen aus der mitgeführten Beuteltasche und überreichte diese Blumen Herrn Lafontaine. Sie stand hierbei unmittelbar vor Herrn Lafontaine. Dieser legte die Blumen auf den vor ihm stehenden Tisch. Sie übergab dann das unbeschriebene Notizheft, welches Herr Lafontaine annahm und ebenfalls auf den Tisch ablegte, um in dieses Heft sein Autogramm abzugeben. In dieser Situation beugte er sich leicht über den Tisch. Frau Streidel ergriff in diesem Augenblick das größere der beiden Messer und stieß es in die rechte Halsseite des Herrn Lafontaine. Es gab mehrere Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft über das Verhalten von Adelheid Streidel während der mehrstündigen Vernehmungen heute. Danach hat Frau Streidel sich im Allgemeinen relativ ruhig verhalten. Ihre Erzählweise soll logisch gewesen sein, so jedenfalls die Beamten. Und sie soll einen eher zufriedenen Eindruck gemacht haben. Wobei die Beamten auch den Eindruck wiedergaben, dass scheinbar Frau Streidel sich der Tragweite ihrer Tat zumindest scheinbar bewusst war. Allerdings wurde dies dann auch wiederum eingeschränkt von Psychologen, die darauf hinwiesen, dass Frau Streidel bereits im Januar 1986 in Koblenz unter Anklage stand wegen des Versuches einer schweren Brandstiftung. Damals ist es allerdings nicht zum Prozess gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat damals nach dem Gutachten eines Psychiaters Frau Streidel eine paranoide Schizophrenie als solches attestiert, was man im weitesten Sinne als Verfolgungswahn unterstellen kann, und hat deshalb damals wegen verminderter Schuldfähigkeit bzw. nicht vorhandener Schuldfähigkeit das Verfahren eingestellt. Heute Abend wurde Frau Streidel dann dem Haftrichter vorgeführt in Köln, und dieser hat gleichfalls sich dem damaligen Gutachten von 1986 eingedenk angeschlossen und hat mehr oder weniger Frau Streidel erst einmal für krank befunden und in die Landesklinik in Köln-Mehrheim überwiesen. Paul Reiferscheid war das zum Stand der Ermittlungen nach dem Anschlag auf Oscar Lafontaine. Ein Monat vor den Wahlen verstärkt sich in Rumänien wieder der Druck auf die Führung. Mehrere tausend Demonstranten, die auch nachts auf dem im Stadtzentrum liegenden Universitätsplatz ausharren, haben heute erneut heftig den Rücktritt Präsident Iliescus gefordert. Organisiert wird die seit drei Tagen andauernde Massendemonstration, die anfangs von der Polizei angegriffen wurde, von den antikommunistischen Verbänden Volksunion und 21. Dezember. Wie die verschiedenen Redner heute wieder erklärt haben, wolle die Masse den Universitätsplatz erst wieder verlassen, wenn ihre Forderungen erfüllt worden sind. Im Mittelpunkt des Ultimatums steht die Verschiebung der Wahlen, die statt am 20. Mai in der zweiten Jahreshälfte stattfinden sollen, damit die Bürger, wie es heißt, die Kandidaten besser kennenlernen können. Die Masse drängt auch auf die Änderung des Wahlgesetzes bzw. auf die gesetzliche Verankerung des achten Punktes im sogenannten Manifest von Temeswar, in dem der Kandidatur jedem ehemaligen kommunistischen Aktivisten oder Securitate-Mitglied untersagt wird. Das Gleiche gilt auch für den Posten des Präsidenten. In Rumänien erinnern sich noch viel zu viele Menschen dran, dass das jetzige Staatsoberhaupt Iliescu vor kurzem noch Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei war. Die Demonstranten fordern auch die sofortige Aufhebung der noch zu Ceausescus Zeiten eingeführten Verordnung, die Funk und Fernsehen unmittelbar dem Staatspräsidenten bzw. der Regierung unterstellt hat. nach dem Regierungschef Petre Roman den Chef der Polizei, General Ion Moldoveanu, vom Dienst suspendiert hat, weil sich dieser gestern geweigert haben soll, gegen die Demonstranten wieder die Anwendung von Gewalt zu befehlen, fordert die Menge energisch die Wiedereinsetzung des Polizeichefs in sein Amt. Genau wie gestern scheint die Mehrheit der Protestierenden entschlossen zu sein, die Nacht auf dem Universitätsplatz zu verbringen. Indes hat auch das ungarische Fernsehen den ihm vom rumänischen TV gegen harte Währung verkauften anderthalbstündigen Film über den Prozess gegen das Ceausescu-Ehepaar im Hauptprogramm gesendet. Die skandalösen Streifen, die keine Klarheit über die Hinrichtung selbst schaffen, dafür aber umso mehr Einblick in einen sogenannten Prozess gewähren, der auch zur Zeit des Tyrannen hätte stattfinden können, haben in Ungarn landesweit Besorgnis über die Rechtsprechung im Nachbarland ausgelöst. 0 Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Die litauische Führung will nach den Worten von Parlamentspräsident Landsbergis den Vorschlag von Bundeskanzler Kohl und Staatspräsident Mitterrand zur Vermittlung im Konflikt mit der Sowjetunion aufmerksam prüfen. In einer am Abend in Vilna vom Pressedienst des Parlaments veröffentlichten Erklärung heißt es, die Regierung begrüße diesen Akt des guten Willens. Kohl und Mitterrand hatten nach ihren Konsultationen in Paris an Litauen appelliert, die Unabhängigkeitserklärung vom 11. März und deren Folgegesetze vorläufig ruhen zu lassen. Dadurch könne die Aufnahme von Verhandlungen mit der Moskauer Zentralregierung erleichtert werden. Präsident Gorbatschow wurde über den Inhalt des Schreibens an Landsbergis unterrichtet. Die Stabilität der deutschen Wirtschaft darf nach Ansicht von Bundeskanzler Kohl bei der Realisierung der deutsch-deutschen Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion nicht gefährdet werden. Zur Begründung sagte Kohl am Abend in Bonn auf dem 15. Deutschen Bankentag, der Verlust an wirtschaftlicher Stabilität sei auch immer der Nährboden für den der politischen Stabilität gewesen. Das habe das deutsche Volk in diesem Jahrhundert bereits zweimal erlebt und dürfe sich deshalb nicht auf Abenteuer einlassen. Zur polnischen Westgrenze, betonte der Kanzler, nach dem Tag der Einheit Deutschlands dürfe es die Grenzfrage nicht mehr geben, wenn dies auch eine bittere Stunde für viele bedeuten werde. Eine steife Brise weht durch die offenen Fenster der auf Entspannung eingestellten Kanzleien in den westlichen Hauptstädten. Sie kommt von Moskau und scheint das von Zuversicht und Optimismus geprägte Klima zwischen Ost und West etwas abzukühlen. Jedenfalls zeigt sich die Führung im Kreml in wesentlichen Fragen der internationalen Politik deutlich zugeknöpfter als die Regierungen im Westen. In der Deutschlandpolitik ließ Moskau zum Beispiel rechtzeitig vor dem Sondergipfel der EG in Dublin wissen, dass eine NATO-Mitgliedschaft des vereinten Deutschland für die Sowjetunion unannehmbar sei. Man solle doch noch einmal über die Möglichkeit einer Blockfreiheit Deutschlands oder einer Mitgliedschaft in beiden Blöcken, also sowohl in der NATO als auch im Warschauer Pakt, nachdenken. Beide Möglichkeiten sind Varianten einer einzigen Formel, Neutralität. Und die kommt für Deutschland nicht in Frage. In Bonn hofft man deshalb, dass dies nicht das letzte Wort aus Moskau zur deutschen Zukunft gewesen ist. Auch in anderen Bereichen der internationalen Politik zeigt sich Moskau hartleibiger als früher. Bei den Abrüstungsverhandlungen in Wien kommt man nicht so recht vom Fleck. Mittlerweile verhandelt man nach dem Schema alle gegen einen, weil auch die früheren Verbündeten Moskaus im Warschauer Pakt die sowjetische Position nicht mehr vertreten. Sie nehmen das Selbstbestimmungsrecht ernst. Ernster jedenfalls als Gorbatschow, der offenbar immer stärker einer Doktrin des eingeschränkten Selbstbestimmungsrechts zuneigt. Das gilt nicht zuletzt für das Problem Litauen, das er als internes betrachtet, während man es im Westen durchaus als internationales anzusehen bereit ist. Mit aller Vorsicht, wie der Brief von Bundeskanzler Kohl und Staatspräsident Mitterrand an den litauischen Präsidenten Landsbergis belegt. Die veröffentlichte Meinung in beiden Ländern ist da den Regierungen zum Teil weit voraus. Übrigens auch der EG, die in ihren Erklärungen zu Litauen bestrebt ist, für niemanden Partei zu ergreifen, sondern nur den Dialog zwischen Vilna und Moskau zu fördern. Stabilität ist das Stichwort für die westlichen Regierungen. Man will dem sowjetischen Bären nicht auf die Füße treten. Gorbatschow selbst wird nicht müde zu betonen, angesichts des zunehmenden Tempos der Veränderungen in Europa ist international vor allem die Erhaltung der Stabilität wichtig. Damit meint Gorbatschow vor allem die Stabilität im Sowjetreich. Er will sich von der Entwicklung nicht überrollen lassen. Und nur in der Sowjetunion ist die Stabilität gefährdet. Die Demokratien des Westens erfreuen sich trotz zahlreicher Mängel und Unterschiede einer relativen Solidität. Ihre Krisen sind Partei- oder Regierungskrisen. Die Staaten und Systeme wanken kaum. Anders im ehemaligen Herrschaftsbereich der Sowjetunion. Hier steht das System auf dem Prüfstand der Weltgeschichte und es sieht gar nicht gut aus für die ehemaligen Einparteienländer. Ihre politische Stabilität ist in der Tat nicht gesichert, auch nicht in der Sowjetunion. Es gilt als ungebührlich, in der politischen Diskussion des Westens die Demokratiefähigkeit Russlands in Zweifel zu ziehen. Sicher. Jedes Volk sollte in Selbstbestimmung die ihm gemäße Staatsform wählen und gewiss sind auch die Zeiten vorbei, da das Wort von Maxim Gorki seine Gültigkeit besaß. Vergesst nicht, sagte er seinen Landsleuten, Europa ist unsere Patin, trotz alledem. Ohne seinen Voltaire und seine Gelehrten würden wir nicht in diesen philosophischen Gefechten die Klingen kreuzen. Wir äßen schweigend unsere Pfannkuchen, womit es sein Bewenden hätte. Gewiss aber ist auch, dass die Sowjetunion von einem Rechtsstaat, von den grundlegenden Gedanken Montesquieus und anderer über die Gewaltenteilung als Fundament des politischen Zusammenlebens noch meilenweit entfernt ist. Immer noch gibt es Verletzungen der Menschenrechte, Missbrauch der Psychiatrie, Zwangsarbeit für Millionen von Strafgefangenen. Keine Eisenbahnlinie, kein Elektrizitätswerk, keine Fabrik ist seit den 60er Jahren ohne Strafgefangene gebaut worden, schreibt der Regensburger Strafrechtler Professor Schröder. Und das neue Strafrecht der Sowjetunion will diese Form der Bestrafung sogar noch ausbauen. Billige Arbeitskräfte für die Perestroika. Gorbatschow hat es nicht leicht. Er kämpft an vielen Fronten. Kraftprobe mit Litauen, Kirchenstreit in der Ukraine, Spaltungsgefahr in der eigenen Partei, katastrophale Lage in der Wirtschaft, Unsicherheiten im europäischen Vorfeld. Vielleicht ist es noch zu früh, die Sowjetunion als angeschossenen Elefanten im Osten zu bezeichnen, wie einige Kommentatoren im Westen das tun. Es mag vielleicht stimmen. Der Westen tut jedenfalls gut daran, sich vorsichtig zu verhalten und Gorbatschow das Leben nicht noch schwerer zu machen. Auf dieser Linie bewegen sich Washington und seine Verbündeten. Sie sollten jedoch aufpassen, bei aller Vorsicht nicht ihre gemeinsamen Werte der Freiheit und Menschenrechte zu vergessen. Ein ehrliches Wort aus dem offenen Fenster dürfte in Moskau eigentlich niemanden allzu nachhaltig verstimmen. Die 100 Demonstranten trotzten am heutigen arbeitsfreien Montag den Naturgewalten und forderten weiter den Rücktritt von Präsident Ion Iliescu. Der hat bei Kundgebungen für die Wahlen am 20. Mai erneut alle Vorwürfe zurückgewiesen, die von ihm geführte Front zur nationalen Rettung sei neokommunistisch. Die Demonstranten in Bukarest, die demonstrativ eine kommunismusfreie Zone auf dem Universitätsplatz proklamiert haben, werden von unterschiedlichen Gruppen unterstützt. Ihnen allen gemein ist, dass sie bei den Wahlen nicht als Parteien antreten werden. Zwei dieser Gruppen hatten sich in der Dezemberrevolution gegen Diktator Ceausescu einen Namen gemacht. Sie, wie ihre Mitstreiter, fürchten, Rumänien würde um die Früchte der Revolution gebracht. Das staatliche Fernsehen dient ihnen dabei als ein Paradebeispiel. Seit Mitte der 70er Jahre ist es der Regierung unterstellt, bis auf den heutigen Tag. Im Programm ist man um objektive Berichterstattung bemüht, allerdings mit der Einschränkung, dass der Front wesentlich mehr, der Opposition deutlich weniger Sendezeit eingeräumt wird, wie nicht allein Oppositionelle kritisieren. Eine Forderung der Demonstranten lautet denn auch Unabhängigkeit für das Fernsehen. Die Front hat sich in ihren Augen außerdem dadurch diskreditiert, dass sie sich entgegen früheren Versprechen nun doch der Wahl stellt. Aus einem Schiedsrichter werden Mitspieler, monierte eine rumänische Zeitung. Deshalb wird auch eine Forderung der sogenannten Erklärung von Temeswar ständig wiederholt. In der westrumänischen Stadt hatten Oppositionelle als erste verlangt, frühere KP-Funktionäre und ehemalige Securitate-Mitarbeiter nicht als Kandidaten zur Wahl zuzulassen. In dieser Frage erhalten die Demonstranten von Bukarest die Unterstützung von 24 Oppositionsparteien, die sich erst gestern und wieder in Temeswar zu einer Allianz zusammengeschlossen haben. Ansonsten aber gilt, die bürgerlichen Parteien haben für die Demonstranten in Bukarest Sympathie, mehr nicht. Allerdings wächst in diesen Kreisen die Hoffnung, Rumänien werde bislang Versäumtes nachholen und sich grundlegend mit seiner kommunistischen Vergangenheit befassen, einschließlich der Offenlegung der Securitate-Akten. Vor diesem Hintergrund erscheinen viele Rumänen die Vorwürfe der Bukarester Demonstranten zumindest plausibel. Der erste Anlauf zum Comeback des griechischen Adenauers, Konstantin Karamanlis, jetzt 83 Jahre alt, schlug fehl. In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl im Parlament in Athen verfehlte der Kandidat der Regierungspartei Neue Demokratie die nötige Stimmenzahlen, wobei er allerdings weit vor seinen Konkurrenten Alevras von der PASOK und Despotopoulos vom Linksbündnis lag. Hören Sie Georg von Hübenet. Der heutige erste Wahlgang des neuen Parlaments hatte allerdings nur eine formelle Bedeutung, da aufgrund des vorliegenden Kräfteverhältnisses auch nicht zu erwarten war, dass Karamanlis die im ersten Wahlgang vorgeschriebene Mehrheit von 180 Abgeordneten wird erhalten können. Deshalb war auch das Parlament nicht vollzählig. Karamanlis erhielt nur 149 Stimmen. Zwei Abgeordnete schickten ein Telegramm, sie würden am Freitag für Karamanlis stimmen. Somit wird er am Freitag zumindest 151 Stimmen erhalten, die vorgeschrieben sind, um im zweiten Wahlgang zum Staatsoberhaupt von Griechenland gewählt zu werden. Die Stimmen der bürgerlichen Nea Dimokratia, die über 151 Abgeordnete verfügt und somit genau keine Stimme mehr und keine Stimme weniger, die absolute Mehrheit im Parlament besitzt, sind Karamanlis sicher, der nach der teilweisen Besetzung der Inseln Zypern von türkischen Truppen und dem Zusammenbruch des Obristenregimes in Griechenland im Sommer 1974 die Nea Dimokratia gründete und danach Ministerpräsident wurde. Der Hartnäckigkeit von Karamanlis hat Griechenland zu verdanken, dass es in die Europäische Gemeinschaft aufgenommen wurde. Obwohl der künftige Staatspräsident von Griechenland Karamanlis und der jetzige Regierungschef Mitsotakis als besonders entschlossene Politiker gelten, ist Hellas noch nicht über den Berg, denn Griechenlands innenpolitische Stabilität kann nur so lange garantiert werden, wie die Nea Dimokratia und natürlich auch Karamanlis sowie Mitsotakis zusammenhalten. die allerdings äußerst eigenwillige und verschiedene Charaktere haben. Nur ein einziger Abgeordneter braucht der Nea Demokratia den Rücken zu kehren, dann ist es um ihre absolute Mehrheit im Parlament geschehen. Die türkische Staatsführung betrachtet den 1. Mai als einen Tag des Kommunismus. Unter dem Halbmond gibt es morgen keine Feiern. Demonstrationen sind verboten. Doch es könnte sein, dass sie dennoch stattfinden. Vorsorglich wurde heute in Ankara allerdings Schusswaffengebrauch zur Verhinderung von Ansammlungen in Aussicht gestellt. Hören Sie Pitt Klein. Überall auf der Welt feiern, in der Türkei ein Blutbad. Schlagzeile der Zeitung Milliyet zum 1. Mai vergangenen Jahres. Bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gab es einen Toten und Dutzende von Verwundeten. Feiern zum 1. Mai sind in der Türkei seit 1977 verboten. Daran hat sich auch zum 100. Jahrestag des Arbeiterfeiertags nichts geändert. Im Gegenteil, die Warnungen, die von Regierung und Polizei vorab an lokale Gewerkschaftsverbände ergingen, sind noch drastischer als 1989. Dutzende von Gewerkschaftern, die dem regierungsfrommen Gewerkschaftsdachverband Türk-İş, der den 1. Mai sozusagen im stillen Kämmerlein begehen will, nicht folgen wollen, sind verhaftet und verhört worden. Während der damalige Ministerpräsident Özal der Polizei noch den Einsatz von Wasserwerfern und gepanzerten Fahrzeugen zugebilligt hatte, ist jetzt bei der Polizeiführung ungeniert vom Gebrauch der Schusswaffe die Rede. Auf Istanbuls Taksim-Platz, wo traditionell die größten legalen und illegalen Maifeiern stattfanden, sollen in diesem Jahre 18.000 Einsatzpolizisten zusammengezogen werden. So kämpferisch sich einige lokale Gewerkschaften in illegalen Veröffentlichungen denn auch gegeben haben, so wenig scheinen sie eine Konfrontation mit der polizeilichen Übermacht zu wagen. Sie rufen vielmehr zu zeitlich befristeten Arbeitsniederlegungen auf. Die Sozialistische Partei in Istanbul fordert Produktionsstopp für den ganzen Tag, aber die Sozialdemokratische Volkspartei hält sich vorsichtig raus und verweist wie schon im vergangenen Jahr auf das bestehende Verbot. Da unterscheiden sich die türkischen Sozialdemokraten, die stärkste Oppositionspartei im Parlament sind, überhaupt nicht von Ministerpräsident Yıldırım Akbulut. Der erklärte anlässlich des Bayram-Festes in der ägäischen Hafenstadt Kuşadası, der 1. Mai könne schon deshalb kein Feiertag in der Türkei sein, weil das Gesetz einen solchen Feiertag nicht vorsieht. Wenn Sie wollen, führte Akbulut weiter aus, dass die Türkei mit Gesetzen regiert wird, dass die Institutionen des Rechts respektiert werden, dann müssen Sie das Gesetz befolgen. Für einen Arbeiterfeiertag wie den 1. Mai gibt es in der modernen Republik Türkei noch keinen Platz im Gesetz. Es wird ihn auch auf absehbare Zeit nicht geben, denn der politische Einsatz für die Legalisierung des 1. Mai ist ebenfalls verboten. Die regierende ANAP-Mutterlandspartei bringt dieser Zustand keineswegs in demokratische Verlegenheit. Sie hat schon die Verordnung 413 mitgetragen, mit der von den türkischen Militärs am Parlament vorbei praktisch das Kriegsrecht...